Abbiamo ancora un po' di tempo, mezz'ora, un po' più di mezz'ora di tempo per la discussione e prego però di tutti gli interventisti, tutti quelli che interverranno, di limitare al massimo di 2 minuti, massimo 3 minuti il loro intervento. Ci sono già iscritti due di noi che vogliono prendere la parola. Do prima la parola a Paolo Prodi, poi a Lenzenweg. Chi altro vorrebbe intervenire? Forse mi dice già Repken e Gantz, così che abbiamo un po' l'idea. Gantz, e poi vedremo se abbiamo ancora tempo. Ma prego tutti, bitte wirklich alle sich ganz streng an 2 bis 3 Minuten zu halten, keine Co-Referate zu halten. Bitte. Ja, molto semplicemente ci sarebbe tanto da dire. Rispetto agli interventi biografici che abbiamo sentito ieri sera e stamattina, quello che mi è rimasto come desiderio ancora in parte in vaso, diciamo, è una maggiore storicizzazione di Jedin. Cioè la sua reazione di fronte alle varie epoche della sua vita, ai vari contesti storici, sia per quanto riguarda la situazione più generale, sia per quanto riguarda anche Trento, ma qui non c'è Monsignor Roger. Ecco, probabilmente non si deve avere paura anche di cercare quelle che sono state le tensioni e le dinamiche in modo anche più forte come lui avrebbe voluto. Ecco, e da questo punto di vista, una sola osservazione a quello che ha detto il professor Repken ieri sera, cioè anche quando parliamo di conservatorismo politico e poi di conservatorismo religioso, tenendo fermo quello che ha detto Repken sul senso della tradizione, che questo è fondamentale, io credo che per conservatorismo politico in Jedin ho sempre visto soprattutto la coscienza delle forze storiche che si muovono in campo. Se questo lo chiamiamo conservatorismo, l'aveva al massimo grado, insomma, nel senso della misura, insomma, anche della Macht, cioè, specialmente con la Seconda Guerra Mondiale, insomma, è rimasto per lui questo grande teatro del mondo, insomma, con queste forze che si misurano e che con le forze appunto bisogna avere forza di fare. E questo mi pare estremamente sulla relazione di Dieter, mi ha fatto proprio pensare a quel che si diceva un po' ieri sulla necessità di scavare di più sui rapporti con Sebastian Merkel, perché veramente non so, io non ne so molto su questo, ma la mia impressione è che ci fosse una grossa forza continuità, di ispirazione, e questo è collegato anche poi probabilmente al problema dell'uso delle fonti, eccetera. Sulle fonti ci sono tante cose da dire, ringrazio Mazzoni, insomma, per quello che ha detto, che mi pare proprio veramente molto, molto interessante. Ricordo quando ci diceva Jedin sui rapporti con l'Orza, al di là delle, dice, ma vede, Zenzi Prodi, dice, l'Orz non è mai andato in archivio, no? non si può, cioè, questo è, ecco, cioè, sostanzialmente, qui si parla, io sono stato irradiato dalle fonti, questa è la parola esatta che io ricordo dai seminari che diceva, cioè, questa irradiazione delle fonti, anche, per lo storico. Grazie. Herr Lenzenweger. Es wurde uns heute Jedin gezeigt als Bürger von Trient. Er ist vorgeführt worden mit seiner Tätigkeit in Bonn. Von ganzem Herzen war er immer überzeugter Schlesier. Und von Schlesien führt ein direkter Draht nach Österreich. Er hat mir wiederholt erzählt, dass die Schlesier sich nach der Okkupation durch Friedrich II. Sehr dagegen gewehrt haben und dass er als Archivar das bist uns Breslau solche Dokumentationen studieren konnte, weil die Bewohner von Schlesien nach der Wegnahme von Österreich immer wieder ihre Kinder Maria Theresia getauft haben. Und dieser, das ist ein menschlicher Zug. Ich glaube, was ich hier sage, zeigt mehr den Menschen Jedin, der sich ja dann auch sehr gefreut hat, als er Ehrendoktor von Innsbruck wurde im vergangenen Jahr noch für die Jurisprudenz. Ja, von Wien. 65 Ehrendoktor von Wien. 65 Ehrendoktor von Wien, also vom ältesten noch erhaltenen deutschsprachigen Universität, Doktor der Theologie, an der ältesten noch erhaltenen überhaupt katholisch-theologischen Fakultät. Ich habe damals in Österreich etwas herumführen dürfen und wir sind zusammen nach Mariazell. Auf dem Weg von Mariazell mussten wir in irgendwo Mittagessen, ich habe vorher gesagt, wir sollen das in Scherbst tun. In Scherbst habe ich einen alten Freund vom Militär, dessen Frau mir auch sehr zugetan ist, weil ich mit dem Mann sehr gut war. Und ich habe dann dran gedacht, die wird mir in aller Feierlichkeit einen Kuss geben. Daher habe ich ihn darauf vorzubereiten versucht und zu ihm eben das gesagt, hat er gesagt, das Traurige daran ist nur, dass ich keinen bekomme. Das zeigt den Menschen. Ihn, sehr genau. Als ich dann nicht ohne seine Mitwirkung nach Bochum geholt wurde, da habe ich wieder erlebt, was es heißt, einen so vergeistigten, einen so gescheiten Menschen auch als sehr liebenswürdig und liebenswert zu erkennen. Ich habe mir Nachhilfestunden genommen, wie im Bochum zu arbeiten. Aber da hat man drei Dinge ans Herz gelegt. Erstens, wenn du einen Mann findest, der die Biografie von Feiner schreibt, dann werde ich dir immer dankbar sein. Gibt keinen. Zweitens, wenn für den dritten vorgesehenen Lehrstuhl aus Kirchengeschichte, für die nahe Kirchengeschichte, ein Laie genommen wird, dann sollst du dich daran nicht stoßen, sondern du sollst meinen Mann unterstützen. Denn es ist immerhin besser, einen guten Laien zu haben, als einen wackelmütigen Klienten. Drittens, habe ich ihn gefragt, hat er mal gesagt, halte aber sofort Verbindung mit den Historikern. Das ist für die Kirchenhistoriker außerordentlich wichtig. Und bezüglich der evangelischen Fakultät kann ich dir einen sehr konkreten Ratschlag geben. Der heißt, schau dir an, ob sie Zigarren oder ob sie Zigaretten rauchen. Die Zigarren rauchen, das sind vernünftige und liebenswürdige Menschen, mit denen kannst du reden. Die Zigaretten rauchen, das sind vernünftige. Das geht nur mit dem Evangelium. So möchte ich sagen, wenn man an Jedin denkt, da muss man sich erinnern an die Inschrift, die wir auf diesem Hause finden. Mobiles Epidemie-Spital Nummer 7. Schon wiederholt hat man versucht, diese Inschrift zu überdünchen, wenn man versuchen würde, denn die Verbindung zwischen Schlesia, Irin zu Österreich zu überdünchen, würde es ein Kinderschaft. Danke. Herr Röntgen. Ja, ich möchte ganz kurz einige Dinge, die mir heute Morgen aufgefallen sind, so wie ich sie aufgeschrieben habe, nicht logisch geordnet. Herr Prodi, Merkel und Finke sind, glaube ich, für Jedin die wichtigsten Begegnungen in seiner Jugend gewesen. Schlesien, ja. Seine Eltern stammten aus Leobschütz, aus der Nähe von Leobschütz, unmittelbar an der Grenze zu Österreichisch-Schlesien, das heißt also nicht Mähren oder Böhmen, sondern Österreichisch-Schlesien. Herr Prodi, die Autobiografie Jedins, fertig bis zum Jahre, das Nachwort ist vom Januar 1980, in der er auch die Entwicklung nach dem Konzil, die kirchliche Entwicklung und all das beschreibt, geht in Bälde in Druck. Die gebe ich integral heraus und dann wird man manches darüber finden. Selbstverständlich wird man doch sehr genau unterscheiden müssen, welche Entwicklungen er durchgemacht hat. Die Sache mit Basken stimmt genau. Er ging nach Rom, um 19. Jahrhundert zu machen. Basten sagte, darfst du nicht, beziehungsweise habe ich alles gemacht. Bertram hätte gerne gehabt, wenn er die Geschichte der, des Fürstbistums Breslau mit sämtlichen vatikanischen Archivalien geschrieben hätte, damit hat er überhaupt nicht angefangen, sondern sehr unbekümmert etwas herumgesucht und ist dann auf Sirik Pando verfallen, weil er zufällig Zugang zu dem Sirik Pando Nachlass, der ganz in der Nähe des Campo Santo lag, dann bekam. Das heißt also, ebenso wie seine Dissertation ist auch sein Habilitationsthema nicht Ergebnis langen Ringens, sondern mehr Zufall. Jedin ist durch Zufall Reformationshistoriker geworden und dann dabei geblieben. Bertram, ich habe sehr oft mit ihm über Bertram gesprochen, ich kenne diesen Aufsatz von Bertram sehr genau. Man muss allerdings auch, das gilt in Diskussion sagen, er hat mir noch voriges Jahr, als er die Adolf-Aufzeichnung sehr genau gelesen hat, gesagt, wie kompliziert das Ganze gewesen sei. Jedin und Frömmigkeitsgeschichte, überhaupt Jedin und Strukturgeschichte. Es grassieren tatsächlich hier merkwürdige Vorstellungen aus der Tatsache, dass er das Trienter Konzil selbstverständlich als kirchenpolitische und politische und theologiegeschichtliche, also geistgeschichtliche und politische und ereignisgeschichtliche Sachen machte. Man darf aber nicht vergessen, er hatte ein fertiges Buchmanuskript über die Finanzgeschichte der katholischen Kirche, das in Breslau am 2. März 1945 in den Bomben zerstört worden ist. Das war aus den Akten, vor allen Dingen in Breslau, als Archivar gearbeitet. Und er hat sich in den Vorlesungen, bitte? Und aus Vorlesungen. Und er hat Vorlesungen gehalten. Es gab in Deutschland 1935, 36 gegen katholische Ordensangehörige und Priester Devisenprozesse wegen Übertretung devisenrechtlicher Bestimmungen. Das veranlasste die Bischöfe, in Zukunft für die Orden und kirchlichen Verwaltungen etwas besser zu sorgen. Und da war in Berlin wurden Kurse eingerichtet und dort hat Jedin Vorlesungen, Vorlesungen über Finanzgeschichte, Finanzgeschichte gehalten. Was sein nationales oder sein Patriotismus betrifft, das wurde ja für uns junge Leute teilweise in den 50er Jahren jedenfalls grotesk in Bezug auf seine Haltung zu Frankreich und besonders zu de Gaulle. Eigentlich ist es erst Josef Janssen gewesen, der ihm im Laufe der Jahre beigebracht hat, dass man auch dass er da wenigstens nicht gerade freundschaftlich, aber so auf, ich würde mal sagen, normale diplomatische Beziehungen, soweit die in der Haltung sind. Kolonisation, Missionsgeschichte ist für ihn und überhaupt das Wesen von Mission ist für ihn ganz, ganz wichtig gewesen. Er hat es gerne gemacht. Also in dem 7. Band des Handbuchs der Kirchengeschichte sind uns nacheinander zwei Bearbeiter für die Missionsgeschichte ausgefallen. Das ist ein Grund, warum der Band so lange gedruckt dort gelegen hat. Und er war schließlich sogar bereit, im Jahre 1978, also mit 78 Jahren, selbst die Missionsgeschichte zu schreiben, als wir dann schließlich doch noch jemanden fanden. Gerade wegen seiner Beschäftigung mit der Missionsgeschichte hat er auch mit der ihm eigenen Schärfe der Kritik die Entkolonisationspolitik, nicht die Entkolonisierung als Faktum, aber die Art, wie sie in den 50er, 60er Jahren durchgeführt worden ist, immer außerordentlich scharf kritisiert, am allerschärfsten Belgien und den Kongo. Was zu Sirik Pando geht, man darf nicht vergessen, Jedin wollte ursprünglich noch einen dritten Band Sirik Pando mit Akten beiliefern. Das scheiterte lediglich daran, dass die Augustiner in Würzburg, die Augustiner Eremiten, die ihm das druckten, dafür kein Geld hatte. Auf Teiner, das ist schon gesagt worden, das hat ihn immer interessiert, das war aber mehr ein Zufall. Ich habe aber zum Schluss noch eine Frage. Jedin hat in den letzten 10 Jahren mehrfach die Formulierung, Geschichte ist eine Form der Lebenserfahrung, gebraucht. Weiß jemand, wann das bei ihm zuerst auftritt? Geschichte als Lebenserfahrung für soziale Großgruppen. Das ist etwas anders als die Treusensche Form. Mir scheint niemand darauf unmittelbar zu antworten. Darf ich jetzt Herrn Ganzer bitten? Ich habe nur eine ganz kleine sachliche Anmerkung zu machen. Lauter. Ja, ich habe nur eine ganz kleine sachliche Anmerkung zu machen. Und zwar glaube ich, dass man zwischen bei der Qualterio-Sache, zwischen dem kleinen Aufsatz in der römischen Quartalschrift, der nur wenige Seiten umfasst, und dem Buch Krisis und Wendepunkt nicht zu viel hineinlesen darf an Unterschiede. Das eine ist, wie das so üblich ist, ein Fundbericht, nachdem er diese Quelle entdeckt hatte, und umfasst nur wenige Seiten im Sinne einer Bekanntmachung der Sache. Während er sich dann nachher damit eingehend befasst und die Darstellung dann an die 100 Seiten in Krisis einnimmt. Also ich glaube, man darf da nicht, das ist vom Genus Literarium her, ist das unterschiedlich, man darf da nicht zu viel hineinlesen. Das wollte ich nur sagen. Herr Cogne, dann Herr Werner. Posso magari eventualmente rispondere rapidissimamente, così. Sì, anch'io credo che i generi letterari siano estremamente diversi, quello della segnalazione di un ritrovamento archivistico e uno studio profondo come Crisis und Wendepunkt. Però è indubbio che anche in questa segnalazione di ritrovamento archivistico Yedin dia un giudizio sul valore non tanto filologico, ma sul valore che queste fonti possono avere per la valutazione di quello che succede nel terzo periodo del concilio. E questo giudizio, seppure così telegrafico, che io non estenderei, non caricherei di valori particolarmente forti, però è indubbio che questo giudizio esiste ed è un tantino diverso da quello che verrà fuori. Danke. Herr Cogne. Herr Pietsch hat heute Morgen in einer Gedien als akademischen Lehrer sicher bemerkenswert gerecht werdenden Weise hier uns einiges vorgeführt, von dem, um mit einem Gedienischen Titel zu sprechen, was nicht in den Akten steht. Herr Pietsch konnte sich zwar auch auf die Akten noch zusätzlich stützen, aber ein großer Teil steht nicht in den Akten. Ich bin, glaube ich, derjenige, der am häufigsten an den Seminaren teilgenommen hat und möchte auf zwei Dinge aus dieser Erfahrung noch besonders hinweisen. Das eine, Herr Dietsche hat auf die intellektuelle Redlichkeit von Yedin hingewiesen als einen Faktor, der seine Anziehungskraft bei Studenten gefördert hat. Ich glaube, es muss noch ergänzt werden, dadurch, dass man hinweist darauf, er war nicht nur intellektuell, er war einfach insgesamt menschlich so redlich. Sie haben das auch gemeint, Herr Dietsche, wir wissen, wir haben uns genug unterhalten. Aber das gehört unbedingt dazu, dass er uns nicht einfach als nur Studenten, denen gegenüber man ein besonderes Gehabe als akademischer Lehrer an den Tag legen muss, einiges nicht so sagen darf, sondern in seiner erfrischenden Spontaneität ist er auch im Seminar, auch in der Vorlesung uns begegnet und auch im persönlichen Gespräch immer und überall. Ich werde nicht näher zu. Das Zweite, er ist die Verbindung von Lehre und seiner wissenschaftlichen Arbeit. Er hat zwar nur ganz selten ein Seminar über Themen des 16. Jahrhunderts gehalten, eigentlich erst nachdem wir ihn gedrängt hatten. Aber schon ganz im Anfang hat er die Verbindung zwischen seinem Seminar und dem, was ihn wissenschaftlich beschäftigte, gezeigt. Denn aus einem Seminar 1951-52 ist der gestern mehrfach hier zitierte Beitrag zur Aufgabe des Kirchengeschichtsschreibers erwachsen. Und in dem Zusammenhang hat Hedin uns auch ganz offen gesagt, wissen Sie, als ich da meinen ersten, es war ja die Auseinandersetzung mit Lorz, als ich da meinen ersten Band schrieb, da habe ich nicht darüber nachgedacht, was jetzt die Aufgabe des Kirchengeschichtsschreibers ist. Ich wollte es eben erzählen. Ich habe kein Konzept gehabt für theoretisches Konzept. Ich wollte erzählen, das, was ich in Quellen gefunden habe. Aber nicht, sonst habe ich mir nicht viel überlegt. Und das ist eben das Bemerkte, auch dann der Beitrag über Gegenreformation aus dem Seminar eben erwachsen. Nicht im Zusammenhang mit dem Artikel, dem Lexikon-Artikel auch. Hedin hat gerade Wissenschaftler, das haben wir im Seminar erlebt, auch eine Geschichte. Er ist nicht ein erratischer Block, der fix und fertig war, sondern ein Mensch, der geistig, wissenschaftlich in Zusammenarbeit mit den Studenten jeder Art gewachsen ist. Danke vielmals, Herr Wernicke. Ich wollte nur gerne in Ergänzung zu Herrn Professor Lenzenweger was sagen, wegen der Beziehung von Professor Hedin zu Österreich und der etwas skeptischen Haltung, die er Marx seinen Preußen gegenüber eingenommen hat, ist meiner Ansicht nach immer so top aus. Naja, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe also das positiv nur das ergänzen. Also ich habe das erste Seminar, das ich bei Professor Hedin mitgemacht habe, war die brandenburgische Kirchenordnung des Kurfürsten Joachim II. Von 1536 aus. Ich war damals ganz neu und mir wurde das einfachste Referat anvertraut, nämlich das Einleitende, wo das Biografische und so weiter dargestellt werden musste. Und bei der Gelegenheit hat mir der Professor Hedin gesagt, dass er als Schüler noch alle Namen und Regierungsdaten der brandenburgischen Kurfürsten und der späteren preußischen Könige auswendig lernen musste. Und ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass er das bedauerte. Ich hatte im Gegenteil den Eindruck, dass er, weil ich nun mal Berliner bin, dass er das erwartet hat, dass ich das auch könnte. Das war vielleicht so ein bisschen empfindlicher, wenn ich diesen Kompass höre. Da muss ich Lenzenweger in Schutz nehmen. Er hat nur die Beziehung zu Österreich, aber er hat doch nichts. Er hat nur erzählt, dass die Schlesier ihre Kinder Maria Theresia getauft haben. Aber das er ist war doch ausgesprochen pro-preußisch. Er war pro-preußisch, ja. Und er hat doch das Preußische auch im Rheinland wieder sozusagen. Nein, er hat doch die Rheinländer gefunden. Verachtet. Natürlich haben wir keine Finger. Mit den Handwerkern fing es an. Jetzt ist aber Professor Alberico und. Semplicemente un ringraziamento e una domanda, professor Recchia, ringraziarlo per le notizie che ci ha dato sulla edizione della autobiografia e chiedergli se questa limitazione, sia pure provvisoria, della pubblicazione dell'autobiografia, la parte più recente, dipende da una disposizione di Hedin o da una scelta editoriale? Die beiden Teile. Erstens eine Jugend in Schlesien, also für die ersten 25 Jahre und sein Bericht über den Campo Santo sind Teile der Autobiografie und werden jetzt noch einmal mitgedruckt, sodass sie zusammen sind. Er hat sie weggenommen von einem schon fertigen Text. Die Autobiografie ist zwischen 1961 und 1975 mit dem Rest 1980 in verschiedenen allmählich entstanden und er hat dann 75 und 78 Teile, die er hatte, wenn er etwas, als er etwas brauchte, einmal für die Festschrift des Caposanto und dann für das Archiv für klesische Kirchengeschichte, das vorweg publiziert. Wie das Ganze publiziert werden soll, hat er mit mir vor seinem Tode noch sehr genau und im Einzelnen besprochen. Professor Borgiani. Una domanda al professor Lini e naturalmente al professor Repkin. Fino a che punto Hedin ha potuto seguire direttamente i volumi dello Handbuch e, se non è indiscreto, fino a che punto è stato veramente soddisfatto di certe parti dello Handbuch? Di questo ne ho già parlato ieri. Sì, Grave l'antwort. Allora, a questo è difficile rispondere. Io posso dire solo che seguiva caso che leggeva tutto. No, leggeva le bozze, leggeva, quelle le leggeva tutte e li rimandava chiedendo informazioni o chiedendo chiarimenti. Poi posso dire solo che, secondo quello che so io, che non approvava tutto quello che sta nel nostro volume. Però poi c'era quel rispetto per la personalità dell'autore, lui discuteva, diceva la sua opinione, ma poi lasciava passare. E anche l'ultimissimo volume ha potuto ancora vederlo e seguirlo direttamente. Non lo so. Sì, anche quello. Io conosco la storia della produzione la storia della produzione e del sviluppo del settimo volume lo conosco molto bene, ma credo che non è ancora il tempo di parlare, ma sarà un capitolo veramente interessante. Un momento di attenzione. Chiudiamo fra poco. Drei kurze Bemerkungen machen. Erstens bin ich dankbar für den Hinweis auf Österreich. Ich glaube nämlich, dass auch das ganze Erleben des Trentino und Tirols, dieses doppelte sich daheim fühlen, sowohl in Trentino wie in Bozen, dass das eben auch auf den Hintergrund eines tiefen Verständnisses für das historische Österreich beruht und dass von daher die Brücken sogar von hier ins Schlesien geschlagen worden sind. Bemerkung 2 bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Kirchengeschichte und Profangeschichte. Zu den eindrucksvollsten Dingen, die er erzählte, gehört die von seinem Besuch bei Benedetto Croce. Das war im Zusammenhang mit den Seripando-Arbeiten, als er Neapel ins Archiv musste. Und als Croce ihm gesagt hätte, es sei noch nie ein neapolitanischer oder wenn ich nicht italienischer Priester zu ihm gekommen, der sich auf diese Weise mit Geschichte anhand der Akten beschäftigte und dann Jedins Reflexionen darüber, ob vielleicht der Weg einer liberalen Kultur in den Laizismus auch durch die Zurückhaltung der Kirche von der liberalen Wissenschaft und umgekehrt hervorgerufen worden sei. Die dritte ist eher pessimistisch und bezieht sich auf die Zeitgeschichte, weil wir ja heute doch in die Zeitgeschichte hineingekommen sind. Er hat mehrfach angedeutet, dass wenn er in den 60er und 70er Jahren las, was man über die 40er Jahre, gerade über italienisch-deutsche Dinge, Faschismus, Antifaschismus, Resistenza schrieb, wenn er die Dinge las, die er selber miterlebt hatte und die jetzt so ganz anders sich in der literarisch-historiografischen Produktion darstellten, dass er sehr skeptisch geworden sei gegenüber den Erkenntnismöglichkeiten unseres Faches überhaupt. Ja, danke vielmals. Ich möchte auch noch ein Thema ganz kurz anschlagen, und zwar ist es das Thema des Verhältnisses zwischen katholischer Kirchengeschichte und deutscher Tradition, Treusen, Ranke und so weiter, profaner Geschichte in der akademischen Wirklichkeit. Und da habe ich auch ein gewisses Erlebnis gehabt bei jenem Symposium über Karl den V., wo Jedin über Karl der V. und das Konzil, also überhaupt die Bemühungen um das Konzil gesprochen hat. Es war eine Tagung organisiert von Peter Rasso, an der Federico Chabot, Ramon Menéndez Pidal, Fritz Schalk, Carande, Gerhard Ritter und so weiter. Also alle Betsy Grossi, Papi della Storiografia Laica Germanica teilnahmen und Jedin hielt eben diesen Vortrag. Und also sein Referat, wie immer, glänzend, großer Beifall und so weiter. Und als er dann sich neben mich setzte, fragte er fast mit einer gewissen Ängstlichkeit. Glauben Sie, dass das gut genug war oder dass es gut war? Es war irgendwie, er hat ja doch das erlebt, dieses sich Befreien der katholischen Wissenschaft aus dem Ghetto. Und es war noch immer ein bisschen bei ihm, ich glaube, ich sehe, dass Herr Ditsche, der ihn besser gekannt hat, hier nicht, ein bisschen das Gefühl, so selbstbewusst er war und so sehr er etwa in Bonn natürlich die Möglichkeit mit, dadurch, dass er die Freundschaft mit katholischen Profanhistorikern wie Braubach oder Schiefer und Skyweit und so weiter hatte, ja, da durchaus. Aber nicht gerade katholisch. Also, nein, aber entschuldigen Sie, macht nichts. Aber jedenfalls dort die Möglichkeit hatte und durchaus keine Minderwertigkeitsgefühle hatte. Das möchte ich durchaus nicht sagen, aber doch das Gefühl, jetzt sind wir angekommen, wir haben uns befreit und wie, aber daher kam auch das Verlangen und die hohe Forderung, die er gerade an den katholischen Historiker stellte, sich eben nicht darauf zu verlassen, dass in der Klerus, wie ich gestern oder wie ich heute früh gesagt habe, dass der Klerus ihn schon fördern würde, sondern zu zeigen, dass man genauso gut ist, genauso wie die Leute, die in der Schule des deutschen Historismus, sagen wir, von Ranke bis Meinecke erzogen worden sind. Ich glaube, das kann man auch sagen und ich sehe aus dem Nicken von Herrn Ditsche, dass das also durchaus auch ließ sich wünscht. Ließ sich mit vielen Gesprächen. Ließ sich durch viele Gespräche. Ja. Sind noch Wortmeldungen? Ich glaube sie nicht. Wir haben uns erstaunlich in unserem Programm gehalten. Ich danke allen Referenten des heutigen Tages und allen Diskussionsteilnehmern sehr herzlich. Tante grazie per tutti i loro interventi e per tutta la loro partecipazione così attiva, così fervente. E credo che sia stato proprio l'omaggio più convincente che ieri e oggi abbiamo parlato così vivamente di lui. E veramente non è una frase, scusatemi, non è una frase retorica, se io dica che proprio questa partecipazione, questa passione che si è sprigionata sia ieri che oggi nelle nostre discussioni è la prova che Hubert Jedin, il suo spirito, la sua umanità, il suo rigore scientifico sono ancora fra noi. Tante grazie.